Ich hab noch 2 Kinder. Ach so? Ich hatte keinen Vater. Was hat denn das damit zu tun? Ich hab so viel auf meinen Onkel gehört. Der hat immer gesagt, im Stehen von hinten gibt keine Kinder. Das ist aber Quatsch. Ich trag die Sonnenbrille bei Nacht, beiß deinem Weib in den Hals, schleif ihren Leib in den Wald, du weißt schon Bescheid. Wär's wahr, wenn sie bald wieder kalt? Ich bin cool, es könnte höchstens sein, dass ich bei der Schufa schwitze. Wir ficken deine Braut nicht selber, sie ist die Besucherritze. Ich bin schlecht gelaunt, merk, wie ich ein Wichser werde. Blätter in der Juice mal den reichen Rappern Hitlerwerte. Stress, ich muss etwas ausspannen. Stell mir dein Vibe vor, ich werde es dir ausspannen. Ich häng mit der Big Bad Meute. Du siehst ein KIZ-Fan mit T-Shirt, denkst dir Litfaßsäule. Ich fick die ganze Woche, treff mich trotzdem mit deiner Mutter im Kuhdorf am Mittwoch. Sie trägt Charme-Lipgloss. Ich tätowier mir Werbung für mein Album um den Schwanz. Ich geh deine Füße ab und rufe Tanz, Tanz. Du bewegst dich wie ne Gummipuppe, doch du machst uns wie ne Profi-Note. Die und Euro drehen hart am Zeiger, sind im Zuff und jeden Tag am Feier. Ich scheiß auf Eis, Bling Bling und teure Klamotten. Ich geh nur in den Club, um Bitches in meine Wohnung zu locken, um ihn meine Tennissocken in den Mund zu stopfen. Zeigen, dass ich auf Crack immer noch der Boss bin. Stundenlang Ochsennoten, Frühstück, Kaffee, Kippe. Stundenlang kuscheln gibt's nicht, warten bitte. Keine Witze, ich hab kein Problem mit Frauen. Sie haben nur ein Problem mit meiner Wichse zwischen ihren Augenbrauen. Ich hab keine Zeit für so'n Scheiß. Wenn du mich dissen willst, Pussy Boy, ist es nur Neid. Hör auf zu glotzen, schau dich selber an, du Horst. Du kriegst nur Fotzen ab mit Boss im Kuhdorf. Weil sie nicht sehen, wie es ist, da du von allem, was du sagst, ein bisschen weniger bist. Einen kleinen Penis besitzt für Pi und Euro 10 nur Scheine. Ein Pfiff und die Eulen kommen von alleine. Du bewegst dich wie ne Gummipuppe, doch du machst uns wie ne Profi-Note. Pi und Euro drehen hart am Zeiger, sind im Zuff und jeden Tag am Feier. Leider kannst du meine Tracks nicht fühlen. Schade, warum muss dich deine Frau betrügen? Du bist toll, da ist sich jeder einig. Zum Reden nett, doch im Bett viel zu weit. Außerirdische Potenz, der Backstage wird zum Reitstall. 5 Minuten später zum Kreißsaal. Ich geh ans Mikro und schrei, deine Scheiße ist gay. Nächsten Tag im Kuhdorf sing ich YMCA. Deine Frau ist im Club, unser Bett ist der Club. B.I.G., B.U.D., K.I.Z. sind im Suff. Alle Frauen gehen geduckt, Euroboy, PLA. Alle Schlüpfer sind nass, deine Frau in Gefahr. Du bist traurig, weil deine Braut deinen Punker liebt, der ihr Tantra gibt. Dein Album war teuer, doch funktioniert leider nicht wie der Transrapid. Du bewegst dich wie ne Gummipuppe, doch du machst uns wie ne Profi-Note. Die und Euro drehen hart am Zeiger, sind im Zuff und jeden Tag am Feier. Du bewegst dich wie ne Gummipuppe.